Massenmedien vieler Länder berichteten am 30. und 31. Mai über die revolutionären Tätigkeiten vom verehrten Genossen Kim Jong-un. Die russische Nachrichtenagentur TASS, der Hongkonger Satellitenfernsehsender Phoenix von China, die iranische Zeitung Iran News, die indische Rising Europe, die senegalitische Le Populaire und die Internet-Homepages des nigerianischen Nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ismus Studienkomitees und des Nationalen Tutsi-Ideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo meldeten, dass Genosse Kim Jong-un den Bauplatz für das Sauerstoffwerk des Gesundheitswesens besuchte. Die Nachrichtenagentur Xinhua, die Zeitung Dandong Dibao, der Hongkonger Satellitenfernsehsender Phoenix und die Internet-Homepages Zhongguo Xinwenwang und Fan Chiwang in China, die russische Nachrichtenagentur TASS und die Internet-Homepages des nigerianischen Nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ismus Studienkomitees und des Nationalen Tutsi-Ideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo brachten Nachricht darüber, dass er sich das Basketball-Freundschaftsspiel der Männer zwischen der Mannschaft Sobek Su der TVRK und der Olympischen Mannschaft China ansah. Die iranische Zeitung berichtete darüber, dass Kim Jong-un das NATO-Museum und den zentralen zoologischen Garten vor ihren Einweihungen und den Bauplatz für die Augenklinik Ryugyong besuchte und sich während seines Besuches in der Saline Gießung mit der Salzgewinnung mittels der unterirdischen Säule in der Volksarmee vertraut machte. Die Massenmedien von China und der Demokratischen Republik Kongo zeigten die Bilder von Genossen Kim Jong-un.